www.fritz.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute sind wir ganz unter uns hier im Radio bei 1 Live. Das Fernsehen ist nicht dabei. Ich freue mich, dass ihr da seid und ja, wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Wie immer die Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Themen und eure Anrufe. Hier ist der erste Anrufer. Er heißt Diethelm und ist 71 Jahre alt. Guten Morgen, Diethelm. Ja, grüß dich. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, ja. Ja, so sagt man jetzt um diese Zeit. Ja. Weswegen rufst du an, Diethelm? Ach, ja, ich habe ein Problem, wo ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin verheiratet seit 20 Jahren mit einer Frau und habe eben das Problem, dass sie mich doch relativ oft anlügt und vor einer Woche habe ich noch gemerkt, dass sie mir auch noch beklaut. Oh, fangen wir mal mit dem Klauen an. Was hat sie denn geklaut? Ich habe schon länger im Verdacht gehabt, dass sie mich eben beklaut, also Geld aus meinem Portemonnaie, weil ich das immer offen liegen lasse. Und habe aber immer nie das so richtig nachweisen können, weil ich habe sie zwar gefragt, hast du Geld rausgenommen? Nein, natürlich nicht. Und seit längerer Zeit, also was heißt längerer Zeit, vielleicht nach 4 Wochen oder was, schreibe ich jeden Abend das auf, was ich in meinem Portemonnaie habe, in meinem Kalender. Und nun, letzte Woche Freitag, hatte ich den 250 Euro in meinem Portemonnaie, habe ich aufgeschrieben abends. Und morgens saß ich dann an meinem PC und habe so meine Mails durchgeguckt. Und guck einfach mal in meinem Portemonnaie und da fehlen 50 Euro. Mhm. Also war es ganz klar, dass sie es genommen hat. Richtig. Das hast du dann vermutlich ihr gesagt, dass du es am Abend telefoniert hast. Und was sagt sie dann? Richtig. Ja, nein, erstmal nicht und nein, stimmt nicht. Und dann rannte sie zu ihrer Tasche und zeigte mir ihr Portemonnaie und da war kein 50er drin. Und ich habe das nicht genommen, kann überhaupt nicht sein und so. Und dann irgendwann hat sie dann gesagt, wisst ihr, verarsch mich dich. Warte mal, ich muss mal mein Telefon hier an die Seite legen, ein bisschen. Und dann habe ich ihr gezeigt bei den Notizen in meinem Kalender, guck mal hier, das habe ich gestern Abend aufgeschrieben, 250 und guck mal hier, mein Portemonnaie sind nur noch 200, also die 50 Euro sind weg. Also gib mir die 50 Euro wieder. Ja, das kann nicht sein und so, naja, und immer hin und her. Und irgendwann sagte sie dann, ach ja, denn doch, vielleicht habe ich das genommen und ich wollte dir ja sagen und kann mir gar nicht vorstellen und du bist so ein Blabla. Das ist schlimm. Das ist sehr schlimm, ja, wenn das vor allen Dingen nach so einer langen Zeit dann erst rauskommt. Ja, du hast gerade anfänglich gesagt, sie belügt dich. Gut, das ist ja auch eine Lüge. Aber sie belügt dich auch in anderen Dingen. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Ach ja, Mensch, das fängt mal an, wo wir uns gerade relativ frisch kennengelernt hatten, auf einer Fete, Gartenfete in Berlin-Mitte. Da sie rauchte am Anfang, wo ich sie kennengelernt habe und ich wollte also nicht mehr, dass sie raucht und hab sie gebeten, Mensch, hör doch mal auf und so, ja, sagst du, kein Problem, ich hör auf. Auf jeden Fall auf der Gartenfete war sie auf einmal weg und da habe ich gefragt jemanden, wo ist denn Grajina und so, ja, die ist glaube ich auf der Straße und da bin ich auf die Straße gegangen, hab sie gesucht und hab gesehen, wie sie geraucht hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, Mann, du hast doch gesagt, du rauchst nicht mehr. Ja gut, in Sachen Rauchen, da belügen sich die liebendsten Paare. Noch ein anderes Beispiel? Ja, ein anderes Beispiel zum Beispiel, wir haben einen Trockner und ich bin also ein bisschen jemand, der ein bisschen spart, auch mit Strom, weil wir also relativ viel an Strom bezahlen. Wir zahlen, was weiß ich, 160 Euro an Strom im Monat und ich will den irgendwie drosseln. Und hab sie denn gebeten, Mensch, mach den Trockner doch nicht an oder wenn dann nur wenn ganz wichtige Sachen sind oder nur wenn er voll ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, sie benutzt den Trockner dauernd. Und sie sagt und dann, ich benutze sie nicht und genau, sie benutzt sie doch. Das ist die Lüge. Ja, und da bin ich, da habe ich sie mal erwischt und habe gefragt, hast du einen Trockner angehabt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin in den Hit gegangen, zum Trockner, da war er warm und gesagt, was soll das denn? Also war ich die Kabel durchgeschnitten. Was? Du hast das Kabel durchgeschnitten? Ja, genau, dass ich den Trockner nicht mehr benutzen kann. Das sind ja alles so, naja, Kleinigkeiten sind es nicht, wenn man 160 Euro Strom im Monat hat, das ist natürlich eine richtige Menge Kohle. Aber dennoch, ja, dann dennoch sind es ja Sachen, die so im Alltag stattfinden, gerade das Belügen jetzt auch, was du gerade geschildert hast. Ich frage mal ganz, ganz grundsätzlich, du wirkst auch so etwas angenervt und gelangweilt, wenn du über sie sprichst. Was empfindest du für die Frau denn noch? Ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, muss ich dir sagen. Also ich finde, ich würde mal sagen, dieses Rauchen, da würde ich nur sagen, okay, komm. Ja, okay. Aber ich vermute mal, dass du viele Beispiele hast du aus dem Alltag, wo das schon passiert ist. Und mit dem Klauen, das ist natürlich gravierend. Grundfrage, ja. Was hält dich denn an dieser Frau? Bei dieser Frau? Naja, du weißt ja, wie alt ich bin. Ja. Du meinst, da trennt man sich nicht mehr so leicht. Ja, genau, das ist es. So nach dem Motto, was ich habe, weiß ich, was ich kriege, weiß ich nicht. Ja, vor allen Dingen könntest du auch alleine bleiben dann, das kann ja auch passieren. Genau, ja. Aber manchmal ist besser allein sein im Reinen, als in komischen, verqueren Verhältnissen zu zweit sein. Ja, klar, weiß ich. Ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, soll ich mich trennen und dann müsste ich sie auf die Straße setzen, bloß dann würde... Ich habe da auch irgendwie so eine moralische Verpflichtung. Ich kenne sie nur seit 20 Jahren und wenn wir uns trennen, dann würde sie auf der Straße stehen und müsste von vorne anfangen. Wie auf der Straße stehen? Ja, sie hat dann kein Haus mehr, sie hat keine Arbeit. Sie wohnt in deinem Haus? Ja. Wie alt ist sie? 56. Ah, ist ja noch ein junges Ding. Naja. Wie man es nimmt. Wie man es nimmt. Ja, im Vergleich zu mir, ja. Gegen zu dir, ja, klar, ja, das verstehe ich schon. Das heißt, sie hätte kein eigenes Einkommen. Richtig. Ihr seid zusammen, ihr seid ja verheiratet. Ja, klar. Ja, gut. Ja, das ist sehr schwer, das zu sagen, Dieter. Ist immer die Frage, wie hoch der Leidensdruck ist. Wenn der Leidensdruck zu groß ist und wenn es wirklich zu tot ist, finde ich, dass man auch im Alter sich trennen sollte, weil es einfach einem besser geht. Wenn du sagst, du kannst dich damit arrangieren, okay, aber vielleicht gibt's ja einen dritten Weg. Der dritte Weg wäre, dass vielleicht ein anderer Mensch, ein neutraler, so wie jetzt ich, oder natürlich jemand anders in deinem Fall dann, versucht, euch etwas zu moderieren, euch zueinander zu bringen. Du, wir haben schon zwei Paartherapien durch. Ach so. Und das hat nichts gebracht, ja. Ach du je. Wie ist das denn so im Alltag? Lebt ihr denn ein normales Alltagsleben? Zum Beispiel esst ihr zusammen, macht ihr Spaziergänge? Also wenn es gut läuft, ja. Aber irgendwie knallt es immer wieder so alle zwei Wochen. Komischerweise. Wegen Kleinigkeiten. Esst ihr zusammen? Selten eigentlich. Ach du je, Das klingt nicht gut. Und ihr habt paar Therapien schon hinter euch, die haben nichts gebracht. Ja. Nee. Sie war auch mal, glaube ich, 2 oder 3 Jahre lang in psychotherapeutischer Behandlung, alleine. Hat auch nichts gebracht. Ich habe also nie mitgekriegt, was da überhaupt läuft. Und wenn ich mal gefragt habe, über was redet die denn überhaupt? Und ja, da kam also nicht viel. Also sie ist eigentlich ein Typ, der also von sich nichts preisgibt. Wie war das denn in dieser Paartherapie? Da muss man ja die Hosen runterlassen und auch Stellung beziehen. Wie hat sie denn dann auf dich reagiert, wenn du ihr so Sachen vorgeworfen hast? Sie hat geheult. Und das war's dann. Ja, so. Das hilft auch nicht weiter. Nee, nicht wirklich. Was glaubst du denn, was sie will? Will sie? Sie heult? Das heißt, deute ich daraus, dass sie einfach so will, dass das weiterläuft, so? Ja, genau. Sie behauptet ja immer noch, auch nach dem Clown jetzt, dass sie mich liebt, ne? Dass sie mit mir zusammenbleiben will. Also, aber ich bezweifle das. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, was du für sie empfindest. Ach so, ja, da bin ich hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich, dass sie doch eine tolle Frau ist, warmherzig, aber auf der anderen Seite hat sie ganz schön viele Macken, mit denen ich einfach nicht klarkommen kann. Also zum Beispiel mit ihrem Lügen. Mhm. Ich bin jemand, der absolut keine Lügen vertragen hat. Ich will die Wahrheit wissen und sie soll mir lieber die böse Wahrheit sagen als eine gute Lüge. Gibt's denn noch Zärtlichkeiten zwischen euch? Oder gar Sex? Ja, das passiert schon mal. Also ist auch nicht mehr so das Tolle. Sag mal so, wenn's gut läuft, dann läuft's. Aber wenn dann wieder so ein Schnitt kommt, dann also irgendwo habe ich das Gefühl, dass ich mich auch ein bisschen dran gewöhnt habe, weißt du? Aber trotzdem fühle ich mich aber. Wo dran gewöhnt hast? Ja, an diesem Auf und Ab. Achso, verstehe. Dieter, das ist ganz schwer natürlich von außen da in der Kürze der Zeit so einen richtigen einen Rat oder eine Einschätzung zu geben. Kann ich gar nicht. Ja, aber, das glaube ich gerne. Aber ich verlasse mich mal gerade so ein bisschen auf mein Gefühl, wenn ich mich versuche, in dich hineinzuversetzen, in dein Leben, wie das du mir jetzt so ein bisschen geschildert hast. Ich würde es nicht aushalten. Ich würde gehen. Aber das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung. Ich könnte das nicht. Da wäre ich lieber alleine und frei und gut, da müsste ich auf einiges verzichten, aber ich hätte dieses ganze Gedöns nicht am Kopf. Was mich wahnsinnig macht. Weil ich ein Problem damit habe. Ja, und das macht ja auch eine gewisse es macht ja auch aggressiv auf die Frau. Irgendwie. Klar. Ja, sag mal, eher gleichgültig. Ja, also diese Aggressivität war am Anfang. Ja. Da bin ich also auch teilweise ausgeflippt und war also wirklich auch sauer und habe auch rumgebrüllt. Und heute ist so nach dem Clown zum Beispiel, habe ich gesagt, naja, was soll's. Ja, es ist so tot alles. Ja. Es ist vom Gefühlsleben alles sehr. Ja. Dieter, ich kann dir da keinen Rat. Ziemlich beschissen. Ja. Ich kann dir das nur so sagen, was ich machen würde. Das ist eine ganz subjektive, private Einschätzung. Was du daraus machst und ob du es auch so machst, ist, musst du für dich entscheiden, wie hoch dein Leidensdruck ist. Wie gesagt, ich könnte es nicht so machen. Und wenn ihr jetzt schon diese Paartherapien hinter euch habt, habe ich auch so keine andere Idee mehr, was man da psychologisch machen könnte. Dann ist die Karte ist gezogen. Mein Lieber, mehr kann ich dir nicht sagen. Aber du wolltest ja vielleicht auch nur mal meine private Einschätzung so hören. Du hättest mir wirklich was Besseres sagen können, ehrlich. Einen goldenen Rat habe ich nicht. Ja, schade. Ja, aber vielleicht pack dir an die eigene Nase, weil ich hast das auch schon viel zu lange laufen lassen. Ja, ich weiß es ja auch selber. Ja, klar. Ich schieb's da vor mir her irgendwo. Das ist Bequemlichkeit auch. Ja, weißt du, ob es Bequemlichkeit ist? Klar, hängt auch ein bisschen mit der Bequemlichkeit zusammen. Aber, ach Gott, ja, Mann, da hängt so viel dran, weißt du, zu sagen, nee, ich will nicht mehr, da müsstest du rausgehen und ich weiß nicht, was du dann machen würde, ich weiß nicht, was ich dann machen würde und ich habe auch ziemlich viele Verpflichtungen, weißt du, weil hier wir ein relativ Grundstück haben mit Mietern und so. Mhm. Ach Mann, das gibt mir sowas auf den Sack. Ja. Ich kann dir nichts weiter so konkret sagen. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir dennoch. Ja. Alles Gute. Danke dir. Gerne. Okay. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. 0800 220 5050. Freitemennacht heute. Ausschließlich hier im Radio bei 1 Live. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Conny. Conny ist 47. Guten Morgen, Conny. Ja, hallo, Domian. Hallo, Conny. Um was geht's bei dir? Ach, ich bin ganz aufgeregt. Fang einfach mal an. Es geht hier um Dschungelcamp. Ah, du bist eine Guckerin. Ich bin eine Guckerin, leider. Leider? Warum leider? Warum leider? Weil ich mir jedes Jahr von vorne herein sage, ich möchte mir nicht mehr wieder mit angucken. Diesen Mist eigentlich. Und dann passiert es, es fängt an und du bist wieder dabei. Und ich bin wieder dabei, genau. Wie gefällt es dir denn? Und ich habe jetzt bei dir angerufen, aus dem Grund, weil du gestern gesagt hast, dass du nämlich eigentlich auch leidenschaftlicher Gucker bist. Ja, aber ich habe gestern auch gesagt, dass ich mich so langweile. Ja, das tue ich ehrlich gesagt auch. Ja. Das tue ich wirklich. Aber ich habe mal eine Frage an dich. Gerne. Was denkst du, die Frage kann man eigentlich schon abhaken. Du würdest wahrscheinlich nie selber in das Dschungelcamp gehen, ne? Nein, die Frage ist ja schon fast eine Beleidigung. Nein, keine Beleidigung. Nee, natürlich würde ich es nicht machen. Das ist ja grauenhaft. Nein, niemals. Ja, denke ich auch irgendwo, ne? Aber ich glaube, ihr würdet, das Publikum hier auch von meiner Sendung, ihr würdet alle die Achtung von mir verlieren, wenn ich das machen würde. Und ich würde meine Selbstachtung verlieren. Ja, denke ich fast auch. Denke ich fast auch. Was denkst du aber über die Leute, die da hingehen? Die es jetzt tatsächlich machen, diese C-Promis. Warum machen die das? Warum, wieso, weshalb? Ja, die machen das deshalb, weil die meisten von denen entweder am Ende ihrer Karriere sind, in extremer Geldnot sind oder weil sie irgendwie wahnsinnig, diese Modelmädchen da wahnsinnig öffentlichkeitsgeil sind und sich erhoffen, dass sie danach dann ein paar Fotoshootings kriegen oder eine Moderation mal, sowas in der Richtung. In der Richtung, ja. Genau. Wie bei Walter zum Beispiel, der jetzt um einen Job bettelt. Ja, das ist ja tragisch. Man lacht da so drüber, aber letztendlich ist es tragisch, wenn dann, ich weiß nicht, wie alt ist er, 62? Ja, aber warum schaut man sich das an? Ja, warum schaut man sich das an? Weil man fassungslos ist, wie Menschen doch letztendlich so funktionieren. Am Anfang hätte man noch gedacht, ach, das ist so ein ganz patenter, netter Kerl. Und schon, hab ich auch gedacht. Ne, und schon nach einem Tag fällt die Maske und man guckt dahin und denkt, das ist Wahnsinn. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Ja. Ich glaube, das ist die fadeste Staffel, seit es die Sendung gibt. Glaube ich auch. Ja, wenn der absolut auch. Wenn Walter nicht da drin wäre, würde ja gar nichts passieren. Ja, dann würde gar nichts passieren, ne? Ja, genau. Das denke ich auch. Was meinst du, wer Dschungelkönig wird? Kann ich oder überhaupt Königin? Nicht sagen. Kann ich überhaupt nicht sagen. Vielleicht vom Sympathiefaktor dieser Junge, dieser Jan oder wie er da heißt. Weil den mögen alle und der ist sehr nett, glaube ich. Ja, ich würde fast sagen, dieser Björn, der heute die Dschungelprüfung gemacht hat. Ja, genau, den meine ich. Jörn heißt der, glaube ich, ne? Björn. Genau. Ja, den meine ich auch, ja. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die das klug für sich vermarktet haben. Das war Lisa Fitz damals, die Kabarettistin, sicher auch Desiree Nick, die hat da was draus gemacht. Vielleicht auch noch, wie heißt sie noch? Unsere Transe aus Hamburg. Meine ich jetzt nicht. Doch, du weißt. Wie heißt sie denn? Das fällt mir der Name nicht ein. Komm jetzt nicht drauf. Nee. Der sich als Frau immer verkleidet und Führungen in St. Pauli macht. Ach, die Olivia. Ja, Olivia Jones, genau, ja. Ja, ich genau. Ich glaube, die haben da was draus gemacht und die sind ja so Trash-Leute. Ja, genau. Aber die war ja auch vorher schon irgendwie. Ja, genau. Aber warum nimmst du dir denn immer vor, das nicht zu gucken? Bislang war es doch immer sehr spannend. Nein, weil ich das eigentlich, ehrlich gesagt, den absoluten Müll finde. Also sowas eigentlich von primitiv und doof finde. Also weißt du, wirklicher Müll ist für mich, sind für mich diese Nachmittags, dieses gescripted reality, wie man das nennt. Das ist für mich. Ich ehrlich zu sagen, das sind so Arbeitslosen-Soaps für mich. Nichts gegen arbeitslose Menschen, aber Nein, um Gottes Willen nicht. Aber hier kann man ja immer sagen, das sind Leute bei Verstand, die wissen, worauf sie sich einlassen, alle kennen das Format, alle wissen, was da passieren wird, dann sind sie selbst schuld, wenn sie sich da prostituieren. Was ich jetzt nicht verstehen kann, ist, die Leute gehen da rein, ne, Dschungelcamp, und die wissen, dass sie hier irgendeinen Mist fressen müssen an irgendwelchen Gefiech. Ne, ungedöns und können es dann nicht. Bisher war es ja so. Ja, das verstehe ich auch nicht. Wenn ich da reingehe, dann muss ich mir vorher im Klaren sein, dass ich Hoden und lebende Kakerlaken und so etwas alles esse. Genau, dass ich den ganzen Mist fressen Übrigens, muss. Das habe ich neulich schon mal gesagt, das fängt auch an mich zu langweilen, dass diese Prüfungen fast immer gleich sind. Die sind auch immer gleich. Und das langweilt mich auch. Ja, genau. Ja. Das ist auch langweilig. Also, hört's auf. Ich bin mal gespannt, Conny, wie lange wir noch gucken werden. Ja, glaube ich auch. Ne? Danke für deine Meinungsäußerung. Ja, ich danke dir. Mach's gut. Alles klar. Tschüss. Ne? Tschüss. Ciao, tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir Themennacht. Und das Thema morgen heißt, ich kenne kein Tabu. Ich möchte morgen gerne mit Leuten reden, die so im sexuellen Bereich, im politischen, im religiösen und auch im alltäglichen Umgang mit Menschen ziemlich tabulos sind, vielleicht sogar völlig tabulos sind und Dinge tun, oder sagen, die die meisten Menschen befremden bis schockieren. Also im Politischen kann man sich das gut vorstellen, im Sexuellen auch, im Religiösen ja auch, das ist ja ganz aktuell. Und ich möchte auf der anderen Seite mit Menschen sprechen, die ganz klare Richtlinien in ihrem Leben haben, die sagen, das ist für mich absolut tabu. Das würde ich niemals tun und das lehne ich ab. So jetzt, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, dass sehr viele Moslems sagen, für mich ist absolut tabu, den Propheten zu zeichnen. Das ist ein Tabu für einen gläubigen Moslem. Habt ihr solche Tabus in eurem Leben auch? Sei es jetzt was Religiöses, was Politisches, was Sexuelles. Meldet euch per Mail am besten schon an, domian@wdr.de, oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet. Ab 0 Uhr 0800 220 50 50 oder auch gerne während der Sendung. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute am Dienstag. Und ich bin verbunden mit der Heidi. Heidi ist 69. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Heidi. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte ja schon deine Mitarbeiter erzählt, dass ich an unter Agoraphobie leide. Ja, du erklärst es uns, was es ist. Das ist, ich habe Angst vor der Angst. Mhm. Mach mal ein bisschen deutlich, wie man sich das vorstellen kann. Ja, ich hatte vor etlichen Jahren ständig Panikattacken. Das war nach dem Tod meines Vaters. Ja. Das hatte ich dann so 5-6 Mal am Tag, diese Panikattacken. Durch was wurden die ausgelöst? Keine Ahnung. Ich habe jedes Mal gedacht, ich muss sterben, ne? Wie sah diese Panikattacke aus? Körperzittern, Angstschweiß? Ja, das ist dann in Tetanie übergegangen. In was? In Tetanie. Der ganze Körper hat sich verkrampft. Ja. Dann habe ich wahnsinnig Zähneklappern gehabt und immer Notarzt kam dann, ne? Wie lange hat so ein Anfall angedauert? Eigentlich bis der Notarzt kam, ne? Also 10 Minuten, Viertelstunde? Ja, halbe Stunde. Also halbe ich habe dann Tränen überströmt, dann da auf dem Sofa gelegen und habe wirklich gedacht, ich sterbe jeden Moment, ne? Was macht der Notarzt dann? Der hat mir eine Spritze gegeben. Ein Entspannungsmedikament wahrscheinlich, ja. Ein Beruhigungsmedikament, ja. Ich bin also auch bestimmt 7 Mal mit dem Rettungswagen in die, damals habe ich in Düsseldorf gewohnt. Mhm. Da bin ich dann in die Diakonie eingeliefert worden. Ja. Immer mit Verdacht auf Herzinfarkt. Weil organisch alles gesund. Ja, nee, organisch. Ich habe dann mal einen Herzkatheter gelegt gekriegt und habe dann Herzmedikamente anschließend bekommen. Ne? Mhm. So. Mein Vater ist am Herzinfarkt gestorben. Das war vielleicht der Auslöser. Vielleicht. Und vor dem Tod des Vaters hattest du das nicht? Nein. Da warst du normal, also keine Angstattacken. Das ging, nach 6 Wochen war ja dieses 6-Wochen-Amt. Ja. Und da bin ich noch ganz vergnügt nach Hause gekommen, das ganze Haus war voller Gäste. Mhm. Bei uns war ständig was los zu Hause, ne? Also da saßen sie auf der Fensterbank, auf dem Boden, auf dem Sofa, überall, ne? Mhm. Ich kam nach Hause und kriegte in der Nacht das erste Mal diesen, ich habe da gelegen, ich habe immer nur auf mein Herz gehorcht, ne? Ja. So, jetzt wissen wir, wie es anfing. Wie ist es denn heute? Ja, ich nehme seit einem Jahr überhaupt keine Medikamente mehr. Hast du denn noch diese Attacken ab und zu? Nein, ich habe dagegen angekämpft und muss sagen, ich habe gewonnen dabei. Ne? Wie kämpft man? Das ist ja nur eine schwere seelische Erkrankung. Wie kämpft man dagegen an? Ich habe mich dann damit beschäftigt, Fusseln vom Boden aufzuheben. Nochmal, du hast dich damit beschäftigt, was vom Boden aufzuheben? Kleine Fusseln. Also wenn diese Panikattacke, wenn du merktest, jetzt kommt es wieder, dann hast du dich hingesetzt und hast auf dem Boden Fusseln aufgesammelt? Genau. Ach, das ist ja interessant. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ja, weiß ich auch nicht. Wie, und dann sitzt du da, du merkst schon, wie es über dich kommt und du sammelst Fusseln auf und das hat geholfen, dagegen zu wirken? Ja, das hat unwahrscheinlich geholfen. Ich habe mich damit irgendwas beschäftigt und dann ging die Angst langsam an mir vorüber, ne? Ohne Medikamente? Ohne Medikamente. Das ist eine tolle Leistung. Ja, und jetzt brauche ich überhaupt keine mehr, ne? Das ist wirklich eine tolle Leistung. Damals, so in der schlimmen Zeit, wie oft so im Monat hattest du so eine Attacke, wie du sie gerade beschrieben hast? Ich hatte die jeden Tag fünfmal. Jeden Tag fünfmal? Jeden Tag, da ist man doch mit den Nerven völlig fertig mit der Welt. Ich bin damals in die Klinik vom Dr. Rechenberger gegangen in Düsseldorf. Und da haben die uns mit Tavo zugedämpft bis zum geht nicht mehr, ne? Ja, wahrscheinlich auch erstmal um dich zu beruhigen, ne? Ja, also wir haben Tavo noch, also. Na, wir sind die anderen Patienten, meinst du? Die hatten, meines Erachtens nach hatten die alle einen kleinen Klaps, ne? Ja. Naja, das haben die vielleicht von dir auch gedacht. Aber da war unter anderem eine Krankenschwester, die kannte ich, weil ich ja in der Diakonie auch gearbeitet habe, da im Büro, und die kannte ich vom Sehen, ne? Mhm. Die war also erstmal total geschockt, als sie mich sah. Mhm. Und dann hatten wir ja Gruppentherapie, und dann erzählte die solche Sachen, ja, ich habe mich bei 10 Grad unter Null 5 Stunden auf den Balkon gesetzt, um zu sehen, wie mein Körper das. Da habe ich dann nur gedacht, hier bin ich irgendwie falsch, ne? Hat dir dieser Gedanke geholfen? Nee, also. Ja, manchmal hilft der Gedanke einem ja, dass man denkt, na, da gehöre ich jetzt nicht so zu und ich aktiviere meine eigenen Kräfte. Nee. Ja, ich hab aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, wie er Bettwäsche runterfiel, ne? Von einem anderen Patienten. Dann wollte ich immer sagen, entschuldigen Sie bitte, da fällt Bettwäsche am Fenster vorbei. Ich durfte aber nicht sprechen. Da fiel wirklich Bettwäsche runter? Ja. Hat Monika warf gerade ihr komplettes Bett aus dem Fenster. Das sind die Zustände in einer solchen Klinik. Heidi, jetzt rufst du an, wirkst ziemlich entspannt, hast mir die tolle Erfolgsstory erzählt, dass du von diesen schlimmen Anfällen durch eine Selbsttherapie, eine Konzentration weggekommen bist. Heißt das, dir geht es heute rundherum gut? Ja, außer dass ich rausgehe, ne? Außer was? Ich gehe nicht vor die Tür. Ach, du gehst nicht vor die Tür? Nein. Wie lange schon nicht mehr? Über ein Jahr. Nein. Ja. Warum? Dir geht's doch gut. Das ist bei mir wie Schellenangst. Wenn ich die Tür aufmache, dann merke ich, es könnte wiederkommen, dann mache ich die Tür wieder zu, ne? Du bist seit einem Jahr im Haus. In der Wohnung oder im Haus? Ja. In einer Wohnung oder im Haus? In der Wohnung. In der Wohnung. Und wer versorgt dich? Meine Nachbarn. Du gehst nie einkaufen? Nein, das machen meine Nachbarn. Und wenn du mal zum Arzt musst? Ich gehe nicht zum Arzt. Und wenn du mal auf eine Behörde musst? Gehe ich auch nicht. Warum soll ich auf eine Behörde gehen? Mein Ausweis gilt noch bis 21. Wie fühlst du dich dabei? Ich fühle mich in meiner Wohnung sicher. Aber fühlst du dich in der Situation jetzt auch gut? Ich habe mich unheimlich schlecht gefühlt. Ich habe also hier nur im Bett gelegen. Ich konnte, ich habe also irgendwie vollkommen abgeschaltet. Ich wollte nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Mein Fernseher liegt dann und ich habe nur Fernseher geguckt. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Und dann kamen meine Nachbarn auf die Idee, mir eine kleine Katze zu bringen. Ah. Und die hat dich aufgeheitert, aufgemuntert. Oh ja. Dennoch, die Katze ist da und die musst du dich kümmern. Aber was machst du den ganzen Tag in deiner Wohnung? Ich gucke Fernsehen und versorge meine Katze und mache meine Wohnung in Ordnung. Wie viel Quadratmeter hast du? Was ich vorher nie getan habe, ne? Ah, ach so, das war vorher eher ein bisschen unordentlich alles. Ja, ich hatte eine Reinemacherfrau, die kam einmal in die Woche. Ja. Und die ist dann aber nach 3 Jahren nicht mehr gekommen, weil ich Raucherin bin und sie konnte meinen Rauch nicht vertragen. Wie viel Quadratmeter Wohnung hast du, Wohnfläche hast du? 52 Quadratmeter. Ja, okay, das ist ja übersichtlich zum Putzen. Das kann man ja gut schaffen. Doch. Jetzt nochmal die Vorstellung, oder zunächst anders gefragt, gibt sich manchmal so eine Lust, vielleicht an schönen Frühlings- oder Sommertagen mal einen Spaziergang draußen zu machen? Durchs Grüne, durch den Park? Ach nö, eigentlich nicht. Nee? Nee, frische Luft? Mal was zu gucken, mal zu bummeln? Ich hatte ja hier fast ein Dreivierteljahr bei mir alles dunkel. Bei mir waren ja die Jalousie war runter, die Vorhänge waren zu. Das heißt, und du hast Tag und Nacht im Dunkeln gelebt? Ja, eigentlich ja. Aber das ist jetzt anders. Das ist jetzt anders. Du hast das Licht lässt du wieder rein. Ich muss die Jalousie hochziehen, weil sonst die Katze, die will ans Fenster, ne? Das stimmt. Und die will auch Licht haben, sonst stirbt die vielleicht. Genau. Und du brauchst also auch die Gardinen werden aufgezogen, die Jalousie wird hochgezogen. Machst denn das Fenster auch schon mal auf? Ja, das ein Fenster ist sowieso immer auf Kippe, ne? Ja. Jetzt erklär mir nochmal die Vorstellung, wenn du dich jetzt hineinversetzt, du machst einen Schritt vor die Tür und gehst ein paar Meter auf der Straße. Ja, das war ja, ich bin ja ins Krankenhaus gebracht worden, ne? Und da hat mich dann die Dame, die bei mir sauber gemacht hat, mit ihrem Lebensgefährten, die haben mich dann gepackt, haben mich in einen Jogginganzug gepresst und haben mich ins Auto geschleppt und haben mich dann ins Krankenhaus gebracht, ne? Und wie war das für dich? Ja, ich hatte einen Blutdruck von 220. War das auch schlimm, im Auto zu fahren? Nee, mit dem Auto zu fahren eigentlich nicht. Also als du im Auto drin saß, da war es gut? Da war es gut, ja. Heidi, dennoch, auch wenn du dich jetzt damit arrangiert hast, da in der Wohnung zu sitzen, ein normales und gesundes Leben ist es ja nicht. Und auch ich lebe eigentlich, muss ich sagen, ganz gesund. Achso, du hast ja gar keinen Leidensdruck. Aber du bist ja immer noch auf andere Leute angewiesen, das würde mich schon nerven. Da müssen andere Leute für dich einkaufen. Aber das machen die gerne. Du musst doch mal zur Bank gehen, wie geht das denn? Das macht auch die Melissa. Aha. Also du willst also gar nichts ändern in deinem Leben? Ich bin bei so vielen Psychotherapeuten gewesen und bin von allen dermaßen enttäuscht worden. Weißt du was? Glaube ich. Weißt du, was ich in deinem Fall sowieso glaube? Mhm. Der allerbeste Psychotherapeut für Heidi ist Heidi. Ja. Ja. Wenn du das hat mir der Dr. Brandt in Königstein auch mal gesagt. Siehst du, der Dr. Brandt hat einen guten Durchblick. Nee, jetzt im Ernst, wenn du diese andere Nummer durch deinen eigenen Willen geschafft hast, von diesen Panikattacken wegzukommen, durch deinen Flusen aufsammeln, bin ich sicher, dass du auch irgendeinen Trick findest, ich weiß nicht welchen, den musst du für dich selbst rausfummeln, wie du auch wieder raus in die Welt gehen könntest. Du? Ja, ich fühle mich aber in meiner Wohnung fühle ich mich sicher. Und jetzt habe ich ja jemanden bei mir, die ich versorgen kann. Die Katze? Die Katze. Mhm. Die hat heute ein neues Spielzeug gekriegt, das hat sie schon zerfleddert. Mhm. Und die ganzen Sachen dafür hatten mir natürlich auch die Melissa und ihre Mutter, haben die mir besorgt. Eigentlich sollte man dir noch einen kleinen Hund schenken, dann musst du rausgehen. Ich hatte einen kleinen Hund. Und da? Und dann, den habe ich damals in Süddeutschland habe ich ihn abgeholt, den habe ich im Internet gefunden. Mhm. Und das war meine Angel. Die habe ich also geholt und war direkt lieber auf den ersten Blick. Die ist mit nach Hause gekommen. Aber zu der Zeit bist du noch rausgegangen? Ja, da war ich noch voll in Action, ne? Wie wäre denn das heute, wenn da plötzlich ein Hund wäre und der muss raus? Was? Ja, das war ja eben das Elend. Bevor ich nach Katzenellenbogen kam, da hatte ich dann schon mal so einen absolut Tiefpunkt. Hm. Da konnte ich auch nicht rausgehen. Und der Hund, der saß dann da und guckte mich an, ne? Hm. Und dann hat sie sich zu mir ins Bett gelegt und hat ständig bei mir die Schnauze so auf dem Hals gehabt. Der hat gemerkt, dass es mir also nicht gut ging. Hm. Und dann habe ich den Nachbarn gefragt, ob sie mal mit ihm rausgehen würden. Ja, du bist selbst nicht mit rausgegangen. Nee, ich habe es versucht. Ich bin mit ihm mal kurz bis vor die Tür gegangen. Hm. Und da musste ich mich schon an der Tür festhalten. Hm. Ich verstehe. Und hab dann gewartet, bis er was gemacht hat und dann direkt wieder hoch, mhm, ne? Also Heidi, ja, und dann war ich in Katzenellenbogen, dann habe ich das Tier zu einer Tierärztin in die Pflege gegeben. Ja. Und in Katzenellenbogen kam dann meine Therapeutin zu mir und hat gesagt, ach übrigens, ihr Hund ist tot. Ja. Heidi, also wenn du dich ja jetzt engagiert hast mit deinem jetzigen Leben, ist das ja schon erstmal ganz gut. Ich fände es trotzdem noch besser für dich, wenn noch mehr Normalität reinkäme. denk doch einfach mal drüber nach, ob du dich nicht selbst überlisten könntest, so wie du das mit den Flusen auch gemacht hast. Ich will dir jetzt gar nicht mal einen Psychologen geben, denn du kennst genug Psychologen. Oder möchtest die du? Die letzte Therapeutin hat dann zu mir gesagt, ich sollte in die Kirche gehen. Oder möchtest du da ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Ja, gerne. Ja, gut, biete ich dir sehr gerne an. Dann bitte ich dich aufzulegen. Der Jürgen ruft dich an. Und ich wünsche dir alles Gute, dass es doch irgendwie noch besser wird in deinem Leben. Ja, alles klar. Alles Liebe. Tschüss. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das Thema morgen, ihr Lieben, nochmal, das Thema heißt, ich kenne kein Tabu. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sehr tabulos denken und leben in jeglicher Hinsicht. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ganz feste, zementierte Tabus haben, die sagen, das ist für mich absolut tabu und da wird gar nicht dran gerüttelt. Ihr könnt euch per Mail melden, domian@wdr.de oder morgen gerne vor der Sendung ab 0 Uhr oder während der Sendung anrufen. 1.35 Uhr haben wir und hier ist Manfred und Manfred ist 52. Hallo Manfred. Hallo Domian. Hallo Manfred, und was geht's bei dir? Zunächst mal einfach nur mal, ich finde es super, deine Sendung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich diese schon verfolge. Ich glaube, fast schon von Anfang an. Das ist eine lange Zeit, ja. Ist eine lange Zeit, ja. Und es ist immer wieder schön, dass es auch noch weitergeht. Ne? Das wollte ich nochmal sagen. Vielen Dank. Kompliment an euer Team. Dankeschön, sehr nett von dir. Ich reiche es gerne weiter. So jetzt zu dir. Mein Problem ist, ich musste von Spanien zurück nach Deutschland. War also 15 Jahre da und meine Lebensgefährtin und ihr Sohn, die aus Bulgarien sind immer noch da unten und müssen betteln. Die sind betteln? Die gehen betteln, ja. Was hast du denn da 15 Jahre lang gemacht? Ich hatte eine kleine Ein-Mann-Firma. Und was für eine Firma? So für Konstruktion. Achso, eine Handwerksfirma. Handwerksfirma, ja. Mhm. So durch diese Immobilienkrise da unten bin ich dann peu à peu leider auch gescheitert. Man will sich ja selbst nicht zugestehen, aber ich habe es dann versucht, bis es einfach nicht mehr ging. Und habe dann auf irgendwelchen Wegen versucht, nach Deutschland zu kommen. Wieder zurückzugehen? Ja, wieder zurückzugehen, einfach weil ich musste. Warum auf irgendwelchen Wegen? Du bist doch Deutscher, du kannst doch einfach zur Hetze auch zurückfahren können. Da hat mir leider zum Schluss das Geld gefehlt. Ach so. Ja, und ich habe es dann über das Konsulat versucht. Da gab es also überhaupt keine Hilfe. Mir hat dann zum Schluss die evangelische Kirche in Alicante hat mir geholfen, eine Busfahrkarte zu kriegen. Ja. Im November, dass ich zurückkam nach Deutschland. Im letzten November? Jetzt im November, ja. Und deine Partnerin und dein Kind, die sind noch da? Die sind beide noch da, ja. Deine Partnerin ist also Bulgarin. Und wie alt ist das Bulgarin? Kind? Der Sohn ist 23. Aber ist das die Mutter von dem Sohn, die genau. Bulgarin? Ach so, genau. Das heißt, du bist so lange mit der Frau schon zusammen? Wir sind jetzt mehr als 4 Jahre zusammen, knappe 5 Jahre zusammen. Moment, der Sohn ist 23? Wie geht das? Ja, ist nicht mein eigener Sohn. Ach so, es ist ihr Sohn. Es ist ihr Sohn, ah, ja. Jetzt kapiere ich. Du warst 4 Jahre mit ihr zusammen. Mit den beiden natürlich, logisch, ne? Naja, okay. Ja. Das heißt, ihr habt euch kennengelernt, da ging es dir schon nicht mehr so ganz gut finanziell? Doch, zu dieser Zeit ging es mir noch gut. Ah, dann ging es noch gut. 4 Jahre dachte ich, dass der schon anfing zu kriseln. Da ging es dann langsam los, ja. Aber ich hatte dann halt auch noch Erspartes, ne? Und wie gesagt, man kämpft sich dann halt so durch, wie es halt als Selbstständiger ist, weil man möchte dann auch nichts verlieren. Ne? So, jetzt bist du hier in Deutschland, lebst in Hartz IV vermutlich? Ich habe jetzt nach 2 Monaten habe ich jetzt den Antrag durchgekriegt auf Hartz IV, ja. Ja. Kriege also diese 360 Euro. Hast du denn eine Wohnung schon? Nein. Wo wohnst du? Ich wohne zurzeit bei einem Freund. Offiziell musste ich mich obdachlos melden, weil es mir der Vermieter von dem Freund nicht erlaubt, mich dort anzumelden. Ja. So. Und also schwierige Verhältnisse hier. von Job ist gar nicht ganz zu schweigen. Du bist 52, das ist schwierig für Leute mit 52 Arbeit zu finden. Ja. Andererseits bist du Handwerker. Was hast du gelernt für ein Handwerk? Fliesenleger. Fliesenleger, na gut, das sind begehrte Jobs eigentlich. Da müsstest du eigentlich unterkommen, auch mit 52 noch. Das ist meine einzige Hoffnung, die ich noch habe. Nur als Obdachlose ist es natürlich fast unmöglich, irgendwo einen Job zu kriegen. Ja, ja, ich weiß, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja, ja. Richtig. Aber jetzt noch zurückzukommen zu deiner Frau. Was ist denn das für ein Gefühl? Die ist jetzt in Spanien und geht betteln auf der Straße. Ich bin schon fast depressiv. Gott sei Dank habe ich eine Bärennatur, um das irgendwie durchzustehen. Sie ist schon so gut wie depressiv. Sie heult also ständig. Wir telefonieren dann mal auf Skype oder so, je nachdem, wie es halt passt. Ne? Wie es irgendwie machbar ist. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Eine Wohnung hat sie aber noch. Die lebt bei ihrer Mutter noch, aber da die Mutter ja auch nichts hat, ist es natürlich eine katastrophale Situation. Ja. Wo und wie? Und der junge Mann geht auch betteln? Der geht auch betteln, ja, weil die kriegen einfach keinen Job in Spanien. Ne? Die Arbeitslosigkeit ist da so hoch. Ja, wo und wie betteln die? Die gehen zum Beispiel, jetzt waren sie die Woche in der Kirche. Mhm. Da haben sie dann 3 Stunden angestanden, haben ein Päckchen Spaghetti und ein Päckchen Reis gekriegt. Ach so, die gehen nicht auf die Straße und halten Becher hin, dass die Leute Geld reinwerfen? Das machen sie auch, ja. Sie fragen halt, aber gut, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich habe es jetzt mitgemacht, 3 Monate, bevor ich hierher kam. Also das hast du auch gemacht? Ich musste ja, wir hatten ja nichts, ne? Was ist das für ein Gefühl, wenn man sein ganzes Leben lang relativ normal gearbeitet hat und muss dann betteln? Was ist das für ein Gefühl? Du kommst dir vor wie der letzte Dreck. Hm. Gibt es viele Bettler in Spanien? Ja. Das heißt, die Konkurrenz ist auch noch groß. Sag mal, Manfred, ich habe so irgendwie ein komisches Gefühl, ein bisschen unwohles Gefühl. Hast du deine Frau jetzt nicht alleine gelassen da unten? Du lebst jetzt in Deutschland, in Kostarz 4. Die hat nichts. Das ist mein Problem. Hast du ein schlechtes? Das ist das größte Problem, denn ich versuche ja alles, um irgendwie irgendwo zu helfen, wo ich kann. Jetzt sprechen wir ganz offen, obwohl es vom Jobcenter her verboten ist, das Geld, was ich vom Jobcenter gekriegt habe, habe ich fast alles runtergeschickt. Mhm. Einfach, dass sie wenigstens was zu essen kaufen können. Nur ein kleines bisschen brauche ich hier auch, aber... Das schneiden wir gleich wieder raus, was du gesagt hast, und somit ist das vergessen. Was ist dein Plan? Was willst du machen? Ich bin verzweifelt am Wohnungssuchen, dass ich, sobald ich irgendwo einen festen Wohnsitz habe, dass ich mir einen Job suchen kann und die hier rüberhole. Ich habe also alle möglichen Stellen angerufen, um da irgendwo eine Familienzusammenführung zu machen. Mhm. Das Jobcenter lehnt das ab. Jetzt entschuldige, wenn ich das nochmal frage. Ich habe das gerade nicht richtig kapiert. Das ist deine Partnerin oder seid ihr verheiratet? Das ist meine Partnerin. Also ihr seid nicht verheiratet? Mhm. Nee, wir sind nicht verheiratet. Nee. Also wäre der beste Plan, du fasst hier Fuß und hast einen Job und kannst mit dem Geld sie dann hierher holen. Geht das so einfach von den Bürden, dass sie dann einfach hierher kommt als Bulgarin? Ja, das ist das nächste Problem, das ich habe, ja. So, ich darf mir nur eine Wohnung suchen für mich selbst. Mhm. Wenn ich die beiden rüberholen könnte, vom finanziellen Aspekt her, würde mir der Vermieter es nicht gestatten, dass die beiden in der Wohnung leben, weil die Wohnung dann zu klein wäre. Naja, es wäre schon mal sehr, sehr weit, sehr viel geholfen, wenn du eine ordentliche Einnahmequelle hättest und was verdienen könntest. Das heißt, dann könntest du ja schon mal Geld runterschicken, dass sie da menschenwürdiger leben, und dann könnte sich alles fügen. Das Wichtigste ist, dass du eine Wohnung hast und dass du einen Job kriegst. Ja, ne? nur das schlechte Gewissen, das bist halt auch nicht los, ne? Ja, schon. Ich meine, wenn du dieses Weggehen mit diesem Plan verbunden hast, ist das ja auch völlig in Ordnung. Du bist Deutscher, du hast den Zugang nach Deutschland. Sie hat die Möglichkeit, nicht nach Deutschland zu gehen. Und wenn das vielleicht jetzt eine Zeit dauert, ein halbes Jahr, bis du helfen kannst, dann finde ich das auch völlig legitim, was du gemacht hast. Ja, nur man fühlt sich halt auch verantwortlich für die beiden, ne? Und das können die Deutsch, die beiden? Nee, ein paar Brocken. Ja, wir haben da unten Spanisch gesprochen miteinander. Ja. Ja, das ist also eine ganz, ganz verzwickte Situation. Und vor allem, ich fühle mich dann auch schuldig, dass ich die beiden das sitzen lassen habe. Lieber wäre ich da unten betteln gegangen. Mhm. Ja gut, ja, aber weil, wie gesagt, wenn du es jetzt so machst und wenn das Glück dir gewogen ist, dann habt ihr ja eine Perspektive. Ja, die Perspektive, die ist hier also wirklich katastrophal. Also ich fühle mich wirklich diskriminiert, im vereinten Europa eine Partnerin zu haben aus Europa. Und man läuft hier praktisch gegen geschlossene Türen. Ne? Mhm. Mhm. Es ist wirklich so. Ne? Mhm. Es ist egal, wo sie anfragen. Wenn sie schon hören, sie kommt aus Bulgarien, da sehen sie schon, wie die Türen runtergehen. Mhm. Ne? Ja, deswegen bleibt dir gar nichts anderes übrig, dass du musst sehen, dass du hier Fuß fasst, ne, dass du Kohle verdienst. Und dann kannst du ihr immer einen Teil der Kohle darunter schicken, dann ist sie schon mal versorgt. Und dann werden sich die anderen Sachen vielleicht auch irgendwie fügen. Deshalb, das ganze Problem ist einfach auch, eine Wohnung zu kriegen, denn die vom Jobcenter, die geben ja dann einen gewissen Betrag pro Quadratmeter für eine Wohnung. Und für diesen Betrag, der ihnen zusteht, finden sie keine Wohnung, ne? Also das ist der absolute Wahnsinn, ne? Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Warum bist du eigentlich damals überhaupt nach Spanien gegangen? Es war so ein Traum von mir. Ich war 15 Jahre da unten. Es war einfach ein Traum von mir, in Spanien zu leben und zu arbeiten am Meer. Wie das halt so ist. Man fährt in Urlaub. Ja, genau. Viele haben den Traum, viele scheitern, wie in deinem Fall jetzt das auch passiert ist. Ja. So, Manfred. Aber dass dann die Rückkehr so schwer gemacht wird, das hätte ich also überhaupt nicht gedacht. Mhm. Jetzt kann ich dir natürlich, ich kann dir nicht konkret helfen. Das ist dir klar. Ich kann dir nur meine guten Wünsche senden, ich kann dir sagen, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst, weil du den Plan jetzt hast, ihr zu helfen. Jetzt aktiviere alles, das muss ich dir nicht sagen, das machst du ohnehin, dass du hier Fuß fasst und dass du dann helfen kannst. Und dafür wünsche ich dir wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück und alles, alles Gute, Manfred. Ich danke dir, ja. Sehr gerne, vielleicht telefonieren wir irgendwann nochmal und ich würde mich freuen, dann gute Nachrichten von dir zu hören. Gerne, dann sprechen wir gerne nochmal. Und sollte irgendjemand mithören, der zufälligerweise eine Schlafzimmerwohnung günstig zu vermieten hat, egal wo, dann wäre mir viel geholfen. Gut. Gut, Manfred. Ich drücke die Daumen und wünsche dir alles Gute. Ja. Tschüss. Und euch noch alles Gute, ne? Dankeschön. Tschüss, Manfred. Ja, tschüss. 0800 220 505 Sophia. Hallo? Hallo Sophia, 24 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, Sophia. Hallo, ich rufe an, ich bin eine Zwickmühle. Erzähl. Ich bin gelernte Köchin seit 6 Jahren, bin eigentlich ein Gastronomkind, in der Gastronomie halt aufgewachsen. Führe auch seit 6 Jahren auch eine Beziehung, bin seit 2 Jahren schon verlobt mit ihm. Mhm. Und würde mich eigentlich auch noch verwirklichen im Ausland. Das heißt, du würdest gerne mal im Ausland arbeiten? Ja, aber ich habe auch sehr viel abgesagt, wegen meines Verlobten. Warum? Am Anfang war er da dafür. Und jetzt haben wir uns was Kleines aufgebaut, sind zusammengezogen vor 2,5 Jahren. Also Kleines aufgebaut heißt eine kleine Wohnung? In eine Wohnung, also in seinem Elternhaus. Ah, ja. Das ist dreistöckig und wir haben unser eigenes Reich sozusagen. Mhm. Und du wolltest du gehen und was du dann abgesagt hast? Ich wollte nach Kreta. Ja. Ich bin und da kochen. Griechen, ja, ich bin Griechen. Mhm. Und ich wollte da kochen. Ja, für ein halbes Jahr, einfach nur so eine Saison. Und das hast du abgesagt? Und, warum? Weil mein Verlobter gesagt hat, entweder ich oder Kreta. Du kannst auch gehen. Ja. Sag mal, ist das wirklich wahr? Ja. Ist das wirklich wahr? Und dann hast du Kreta abgesagt? Dann habe ich Kreta abgesagt. Was hast du noch abgesagt? Du hast gerade gesagt, du hättest mehrere Sachen abgesagt. Ja, ich habe auch Mallorca abgesagt. Hättest du auch eine Weile arbeiten können? Hätte ich auch eine Weile arbeiten können. Ein Koch ist halt vielfältig, ja. Ich liebe den Beruf. Ja. Und er hat halt gemeint, er ist ja selber Koch. Ach so. Er ist selber Koch und... Hättest du nicht mitkommen können? Er wollte nicht. Ach, er ist sich vertrautes Heim sozusagen. Er ist halt, er kann nicht loslassen. So. Das heißt, rein theoretisch hätte die Möglichkeit bestanden, dass ihr beide nach Kreta geht und nach Mallorca? Ja. Und er hat... Hätte ich noch gesagt, dass ich noch mein Mann auch Koch wäre, hätte ich ihn auch mitnehmen können. Sophia, gleich hier Tacheles gesprochen. Ich finde das einen großen Fehler, dass du da nachgegeben hast. Ich weiß. Ich finde, weiß, du bist eine junge Frau. Du willst das lernen im Ausland. Du hast Spaß an deinem Beruf. Mein Gott, dann muss dein Typ das aushalten, wenn du mal ein halbes Jahr nicht da bist. Ja, die Sache ist halt die. Ich habe halt eine schwere Kindheit gehabt. Ich habe nie Familie gehabt. Und ich sehe das. Er ist halt nur in diesem Punkt halt strikt. Und sonst ist er halt ein sehr lieber, fürsorglicher, zukünftiger Mann sozusagen für mich. Ja, aber ist es doch schon was sehr Gravierendes, was er dir da verwehrt. Ja, und momentan habe ich auch jetzt meinen jetzigen Job auch aufgegeben, weil wir uns kaum sehen. Er arbeitet halt nur vormittags in einem Altersheim und ich arbeite halt abends. Das ist. Und da hast du deinen Job für aufgegeben? Ja. Das heißt, du hast jetzt keinen Job im Moment? Ich muss noch 3 Wochen arbeiten und dann muss ich gucken, dass ich irgendwo in der Kantine kochen kann. Und du arbeitest jetzt in einem Restaurant? Ich arbeite in einem Restaurant, ja. Und das macht ja eigentlich Spaß? Es macht mir sehr Spaß. Die Chefs sind auch mit mir zufrieden und verstehen das selber nicht. Mensch, Sophia, mach das nicht. Du machst dir dein ganzes Leben kaputt. Du gehst von einem Restaurant, wo du gut aufgehoben bist, wo du gerne arbeitest, wo du was lernen kannst, wo du herausgefordert bist, in eine Kantine, wo es dich vielleicht langweilt zu arbeiten. Die Sache ist, ich hatte ja schon Vorstellungsgespräche in Kantinen, in Großkantinen, Privatkantinen und dann haben die mir auch gesagt, ich wäre zu jung. Und wenn ich Familie hätte und Kinder, da wäre es ja kein Problem, wir kommen halt sozusagen halt Leute, die halt Familie haben oder etwas älter sind. Aber ich sollte nicht da anfangen, so hieß es. Und jetzt stehe ich hier und ich weiß halt nicht weiter. Sophia. Andererseits liebe ich meinen Freund und andererseits möchte ich gehen. Und du sollst deinen Freund lieben und wenn dein Freund dich liebt, dann lässt er dir auch diesen Freiraum. Es macht mich fast ein bisschen wütend, wenn ich das höre, dass er, der angeblich ja sonst so netter Kerl ist, dass er dich da so einschränkt. Momentan ist es ein bisschen blöd. Und auf Dauer geht es nicht gut. Auf Dauer wirst du irgendwann gefrustet sein und irgendwann kippt das auch in Aggression. Zur Liebe gehört auch ein großes Maß an Vertrauen und auch den anderen frei laufen zu lassen. Ja, ich musste auch meine Mutter halt anlügen und sagen halt, dass ich das Jobangebot halt nicht gekriegt habe auf Kreta. Ja, siehst du, wie schlimm. Nein. Das musst du ihm klar machen, dass du das von der Liebe, von eurer Liebe erwartest, dass du auch deine eigenen Wege beruflich gehen möchtest. Und wenn er nicht mit will, ins Ausland für ein halbes Jahr, nur gut, okay, da kannst du ihn nicht zwingen. Nee. Aber ein halbes Jahr Deutschland, Kreta ist nun wirklich keine Riesenentfernung und das kann man auch mal aushalten. Da kann man zwischendurch auch mal einen Besuch machen und sich ein paar schöne Tage machen auf Kreta, wenn er dich besuchen käme oder so. Momentan ist der Job mehr entflogen. Ja, der ist jetzt weg. Okay. Der ist jetzt weg. Genau. Jetzt könntest du denn in dem Job, in dem du jetzt bist, noch die Notbremse ziehen und sagen, ich möchte doch bleiben? Ich bin ich habe schon die Kündigung schon gekriegt. Ja, wenn das nette Chef sind, könntest du sagen, passen Sie auf, ich habe es mir doch anders überlegt. Ging das? Ist halt dann blöd. Sieht halt blöd aus. Und ich weiß nicht, ob das dann... Egal, auch wenn es blöd aussieht. Versuch es. Du kannst ja vielleicht sogar die Wahrheit sagen. Du bist mit deiner Beziehung so hin und her gerissen und hast dir so überlegt, das ist doch nicht der richtige Weg und du würdest ja gerne da bleiben, wenn sie dir die Chance geben. Ja, ich muss halt gucken, wie das jetzt so weiterläuft. Aber ich stehe halt so ein bisschen in der Zwickmühle. Ja, das ist halt ein bisschen schwer jetzt. Ich weiß nicht, egal, wenn ich das sage, die sagen, ja, wir wären ein perfektes Paar und ich sollte ihn nicht aufgeben und gehen. Und nein, ihr seid kein perfektes Paar, wenn er so etwas von dir verlangt. Dann seid ihr kein perfektes Paar. Ein perfektes Paar, da würde er sagen, Sophia, mach du dein Ding, ich freue mich, wenn du vorankommst. Das ist ein perfektes Paar. Lass dich nie unterkriegen. Ja. Mach dein Ding. Und erkläre es ihm ganz, ganz, ganz sachlich. Und bitte ihn wirklich um Verständnis. Und wenn er das partout nicht will, dann ist das der Falsche, Sophia. Okay. Mehr kann ich dir gar nicht sagen. Sonst würde ich mich wiederholen. Ja, Domian, ich danke dir sehr. Sehr gerne. Deine Sendung ist der so spitze, wirklich. Dankeschön. Du hast sehr viele Leute und ich gucke deine Sendung jeden Tag. Dankeschön. Und ich wünsche dir von Herzen viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, tschüss, Sophia. Tschüss. So, und hier ist der Jürgen. Und Jürgen ist 36. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Jürgen. Ich grüße dich. Und ich wünsche dir erstmal ein frohes neues Jahr, obwohl es schon ein bisschen länger her ist. Kann man immer noch. Jahresanfang, aber Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Jo. Also, ja. Du musst bestimmt wissen, warum ich anrufe. Nein, ich weiß gar nichts. Leg los. Deinen Kollegen schon gesagt, ich wurde zu der Zeit, wo dieses Nagelbombenattentat in der Kolbstraße war, kurze Zeit später halt, ist die Polizei bei mir aufgekreuzt und hat gemeint, ich würde derjenige sein oder einer derjenigen sein. Aber die hatten doch damals türkisch oder ausländischstämmige Menschen im Verdacht zunächst. Ja, das habe ich heute auch so gehört, dass halt die Opfer als Täter irgendwie. Mhm. Und Ich schließe mal auf deinen Namen, dass du Deutscher bist und deutschstämmig bist. Ganz genau, so, ja. Und dann sind die zu dir gekommen. Erzähl mal, was war da? Also es war so, ich bin ganz normal halt zu Hause gewesen. Morgens um 4 Uhr klingelt es auf einmal an der Türe. Ich dachte, wer klingelt morgens so früh an der Tür? Mach auf. Und dann standen halt 8 Zivilpolizisten, aber halt mit Schutzweste oder sowas als mögliche, standen dann vor der Tür und in dem Moment, wo ich schon die Tür aufgemacht habe, direkt in die Wohnung rein. Was schon ein Megaschock ist. Ja, ich wusste gar nicht, was los ist. Ich dachte, was sind das für Leute oder sowas? Ja. Ist das halt, wie gesagt, mich dann halt gepackt, dann diese berühmte Plastikhandschelle da, diese Kabelbinder gedöns irgendwie direkt dran und sind sie der und der? Und ich meinte, ja bin ich, wieso ist denn passiert? Und kennen Sie sich mit Bombenbau aus? Und ich dachte, was ist denn hier los? Was, wieso mit Bombenbau? Und sie werden halt verdächtig mit der Kreuzstraße, mit dem Nagelbombe und sowas. Ich habe überhaupt gar nichts mit zu tun. Und weißt du denn, wie dieser Verdacht auf dich gelenkt wurde? Durch was? Ja, die haben mir ganz zum Schluss, kurz bevor die dann so schnell gegangen sind, wie sie gekommen sind, haben die dann gesagt, weil ich habe auch nachgefragt, wie kommen sie denn auf mich? Und dann meinten die einfach nur, ja, sie passen in das Täterprofil hinein. Und das Ding ist, es ist halt, also ich bin schon mal polizeilich erfasst worden durch eine Beschaffungskriminalität, weil ich eine dumme Jugend hatte und deswegen halt bei der Polizei mit Lichtbild bekannt war. Ja, okay. Sonst kann ich mir das anders nicht erklären. Und man hat ja in Fernsehberichten immer gesehen, es gab wohl halt irgendwelche Kameras in der Kolbstraße. Ja, ja. Und genau in diesen Tagen bin ich halt auch durch die Kolbstraße gegangen, weil ich halt auch in Mülheim viel verkehrt habe. Okay, so wäre es erklärbar, dass die dich da gesehen haben auf den Aufzeichnungen. Ganz genau, ja. Ich meine, das ist natürlich für dich eine blöde Situation. Andererseits ist es natürlich auch richtig, dass die Polizei dir jeder Spur nachgeht. Nur so haben sie irgendwann die Chance, auch hoffentlich dann die richtigen zu finden. Das stimmt. Da hat es ja nur lange genug gedauert in diesem Fall, leider Gottes. Ja, mich hat es eigentlich nur du bist der Zweite eigentlich, mit dem ich darüber spreche, seitdem das war. Ich habe vor, sagen wir mal, einem guten Jahr so das erste Mal mit meiner Mutter darüber gesprochen, weil ich habe es, glaube ich, einfach verdrängt. Wie lange hat denn dieser Spuk gedauert? Die kamen rein, wie viel, eine Stunde? Sagen wir mal so eine gute Stunde, weil, und dann wie gesagt, die haben die ganze Wohnung einfach gefilzt und dann haben die halt, also das, Das Ding war, ich hatte zu der gleichen Zeit eine Ebay-Bestellung bei mir zu Hause angekommen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ein Computer braucht, wenn der Strom ausfällt, so ein Notstromaggregat, das läuft Batterien. Jürgen, jetzt muss ich radikal sein, weil die Sendung gleich radikal auch abbricht hier. Du hast gesagt, du hast jetzt gerade erst darüber gesprochen, ist dir vielleicht ein bisschen schwer gefallen. Wir rufen dich gleich nochmal zurück, einverstanden? Okay. Dafür leg du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ich weiß Bescheid. Okay, tschüss. Ja. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Martin Dannhauser. Morgen heißt unser Thema Ich kenne kein Tabu. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht fürs Morgen. Tschüss.